trinke aber keinen Schnaps. Also, wir gehen schnell rein. Drei Schnaps. Drei Schnaps und ich muss aber nicht, ne? Mhm. Und dann gehen wir wieder. Wir müssen warten, was die so reden, ne? Hallo. Hallo. Hey, grüß dich. Hallo, Mario. Na, wie geht's dir? Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich habe, wo ich in meinen Briefkasten geguckt habe, habe ich einen Brief gekriegt. Ja. Und der ist von Köhler und... Und von Baden. Hm. Haben die auch schon sowas bekommen? Nee. Ich könnte den Brief herholen, wir können es dir mal angucken. Das wäre super. Ja? Die trinken gerade einen Schnaps, kannst du ihn schnell holen? Ja, ist kein Problem. Ja? Gut, dann bleibe ich hier sitzen. Ja. Und warte auf dich. Ja, ne? Hallo. Na. Er hat einen Brief gekriegt vom Vermieter. Ist ja nie gut, ne? In diesen Zeiten ist das nicht gut, ne? Gucken wir mal. Genau. Genau. Ja. Ja. Jetzt gucke ich mal, was das wird mit dem. Der holt nur gerade seinen Brief. Der von Köhler und Baden Brief gekriegt. Den holt er gerade und dann lese ich den mal, ne? Hi. Ich kann keinen Schnaps trinken. Ich leiste ihm nur schnell Gesellschaft. Ich kann das nicht. Rutscht da trotzdem noch mal ein Stück, dann haben wir hier nicht mehr. Wir hätten auch mehr. Alles doch Freunde aus dem Park. Ah, hier. Okay. Alles. Ja, das ist nicht so. Okay. Nee, das war bei ihm. Ja. Du trinkst Astra heute. In Kreuzberg neulich da am Montag, als wir beim Konzert waren. Konzert mal los. In Berlin gekommen. Wir haben alle paar Monate einen Förder in meinem Haus. Alle paar Monate. Alle von hier von Abelsam. Ja, waren wir vorher auch schon am Überlegen. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Mich? Er hat auf dem Lotto gekriegt. Ich bin auch so voll. Ich sag, was da ist. Lotto 20, wir werden da gerne kommen. Also, ich hab schon die Anschrift. Ja, ja. Mein Name aber ist auch egal. Ich hab's auch gar nicht mitbekommen. Cheers. Aber da möchte ich gerne den Videobeweis. Ja, ganz schlapp, ne? Ja. Ein Wortmeldung auf der Veranstaltung. Was hätten Sie denn etwas Hanseatisches an Musik? Oder ja, ein Trinkmal. So habe ich auch mal angefangen. Ja, die sehen, dann weiß man wieder sie. Ergebnisse. Ja, und Arsenik so mit unserer Haushaltsgeld. Weil ich schlappe, sitzt am Ende, dann vergesst du mich an. Kein Wunder, dass du nicht spricht. Der musste mich alleine erwischen, doch nicht mit Lieder nehmen will. Ja, ja. Und du lässt deine Frau mit dem Haus, der kommt auf. Der die Frau des Lieder. Das habe ich nicht vor dir. Ja, warum ist das ein bisschen anders? Alle denken, dass ich das auf der Linie habe. Ich wollte mal, Er hat gute Nachrichten. Ja? Ja, er hat einen Brief gekriegt, da steht es. Hi. Ihr kennt euch, ne? Vom Sehen. Er war immer beim Treffen aller Alten. Grüß dich. Hey. Hallo. Ein Brief, wo das jetzt schriftlich ist, mit den 10 Jahren von Köhler und von Baden. Okay. Erst wissen Sie uns, dass nur wegen Tun sagen Sie, Sie konnten ja nicht informieren. So, aber er war ja da, er weiß es, ne? Und jetzt steht drin, 10 Jahre wird nicht die Miete erhöht, aber danach können Eigentumswohnungen entstehen und sie modernisieren nur so richtig in die leerstehenden Wohnungen. Die werden dann Ende 2010 belegt. Und bei ihm und anderen, die drin wohnen, machen sie nur, was dringend nötig ist. Also eine Frage habe ich noch, Marit. Die Wohnungen, die leer stehen, wären das Eigentumswohnungen? Das sagen sie nicht. Das sagen sie nicht. Ne? Das sagen sie nicht. Wahrscheinlich versuchen sie. Nee, können sie erst nicht, weil sie, glaube ich, öffentliche Gelder dafür wollen. Ich glaube, das können sie nicht. Aber sie können, glaube ich, mal sehen, was wir für Power haben können. Darf man diese Planungsprozesse so hinter verschlossenen Türen halten? Eigentlich nicht. Nee. Na, mal gucken. Das ist auch noch nicht aller Tageabend. Nein, nein. Mit den 80 neu gebauten Eigentumswohnungen. Schreiben Sie auch, ne? Ja, aber das die wollen so. Sie dann gleich machen, oder wie? Sie sagen, Sie fangen jetzt hier östlich an, das hieße hier. Mhm. Da fangen Sie mit dem Modernisieren in den leeren Wohnungen und Renovieren in den belegten, ne? Und wenn dann was ist, genauer, ne? Immer Anwalt oder uns fragen, ne? Ja. Also wenn es dann konkret wird, ja. Unbedingt. Also ne? Du meinst meinen Vermieterverein, den? Ja, ja. Ja, unter unseren kannst du auch. Ja. Ne? Wie reich von euch denn? Du kennst doch Sandra. Ja, Sandra kenne ich ja. Du sagst es einfach Sandra. Über Sandra. Ja, Sandra kann das genauso gut. Ja. Ne? Dann freue ich mich euch noch einen schönen Abend. Ja, ich dir auch, ne? Na, das ist Power, eine gute Nachricht, ne? Oder? Das ist eine gute Nachricht. Toll. Super. Bye, bye. Auch mein Respekt vor dir, Mann. Ja, danke. Hier. Dankeschön. Bye, bye. Ist das von meinem Brief? Das ist von deinem Brief, ne? Gute Nachricht. Jetzt haben sie es aber schriftlich mit der Mieterhöhung, dass sie nicht vor den nächsten 10 Jahren. Okay. Was nicht heißt, dass nach 10 Jahren nicht, aber erstmal. 10 Jahre. Erstmal ist schon mal schön. Aber ich zahle jetzt. Ich trinke die Sehnsucht voll in die blaue Welt.